Erster lobt Gott. Singt ein neues Lied für ihn. Alle guten Menschen singen zusammen. Zweiter Israel freut sich über Gott. Er hat alles gemacht. Die Menschen freuen sich über ihren König. Dritter, sie loben seinen Namen beim Tanzen. Sie spielen Trommeln und Musik für ihn. Vierter, Gott hat Freude an seinem Volk. Er hilft den armen Menschen. Fünfter, die guten Menschen freuen sich sehr. Sie singen auch in ihren Betten. Sechster, sie loben Gott laut. Sie haben ein scharfes Schwert in der Hand. Siebter, sie bestrafen die anderen Völker. Sie geben den Nationen eine Strafe. Achter, sie binden die Könige mit Ketten. Sie legen Eisen an die wichtigen Leute. Neunter, sie tun das, was Gott geschrieben hat. Das ist eine Ehre für sein Volk. Lobt Gott.